aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. Wenn ich so täglich durch die Straßen meiner Heimatstadt lauf, ist das so kläglich, was ich sehe, denn ich hab ein Auge drauf. Wie die Menschen so kämpfen, um sich aus dem Weg zu gehen. Wie sie miteinander umgehen, kann ich nicht verstehen. Ich meine, früher, da waren die Leute netter und adretter. Aber heute ziehen sie fressen, so wie 7 Tage Regenwetter. Da ist der Bäcker und der Lehrer für Latein. Wenn ich die so sehe, da fällt mir gar nichts mehr ein. Doch ich erinnere mich, besinne mich und denke drüber nach, was Charlie Chaplin sagte über einen bestimmten Tag. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ein Lächeln kostet dich nicht viel, auch wenn dich sonst irgendein Kummer plagt. Und wenn mich jemand fragt, warum die Menschen heute die Lust fehlt, dann doch ganz einfach, weil die meisten nur der Frust fehlt. Steht wohl in den Sternen, ich kann es nicht verstehen. Da wird die Menschheit lernen, endlich aufeinander zuzugehen. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. Ich glaub, die miese Stimmung ist ein Virus, der grassiert. Und ich glaub, das ist der Grund, warum mir nichts mehr passiert. Denn ich seh Neid ohne Ende, seh Hass ohne Ende, seh Gewalt ohne Ende. Wann hat das eigentlich Ende? Wenn ganze Bücherbände, die geschrieben worden sind, um die Menschheit zu verbessern, leider ungelesen sind. Ist das sinnlos wie ein schlechter Witz, dem die Pointe fehlt? Und geht das ewig weiter, ist die Frage, die mich quält. Jeder wählt für sich, ob er ein Grießkram ist, ob er meckert über jeden Mist. Alle anderen, das bist du besonders wichtig. Kannst dir das erlauben? Das kann ich nicht glauben. Dir fehlen wohl ein paar Schrauben. Dabei rauben deine Sprüche Nerven und Zeit. Die Arbeit macht schon breit. Dann deine Unhöflichkeit, das geht mir zu weit. Nein, ich will nicht mehr. Werdet wieder fair. Miteinander. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. 7 Tage Regenwetter und Donnerwetter. Hoffentlich wird unsere Erde bald wieder netter. Ist doch so leicht wie Letter. Wir sind die gute Laune Retter. Für die Höflichkeit, das macht die Stimmung fetter. Kletter heraus aus deiner Anonymität. Wenn da jemand steht, dich nach dem Weg fragt, nicht schräg angucken, sondern beantworten. Sachlich und freundlich mit anderen Worten. Solche Konsorten, die so tun, als wären sie hart, die in ihre eine Grube fallen wie clever und smart. Wollen wir hier nicht, die haben hier nicht zu suchen. Leute wie du, die ständig rumfluchen, rumspuken, die nicht sagen bitte danke. In meinen Augen seid ihr alles nur Kranke. Ich zanke mich nicht länger, ihr seid mir egal. Kommt klar mit eurer Umwelt, das war phänomenal. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen. Hoffentlich ist bald das Regenwetter aus. Und hoffentlich kommt bald die Sonne wieder raus. Dann ist es wieder Zeit zum Lachen und zum Scherzen. Ich will die Sonne aufgehen sehen in deinem Herzen.